Übernehmen gleich mal. Ich habe auch gleich noch was zu vergeben, nämlich eine Arbeit, was zu verteilen. Wer möchte das machen? Freiwillige vor. Der Erste, der mal nach vorne stimmt, ist heute nicht da. Fällt dann gleich auf. Haben wir gesagt, wir wollen das nochmal aushängen. Gibt es dann auch in groß nochmal. Das hängen wir dann auch noch aus. Aber so für euch zum Mitnehmen mal. Diese Prophetie von dem Baum. Und die ja schon von 1997 ist. Und wir haben als Gemeinde neulich ein Wort bekommen von Gott, Zacharja 8, und darüber möchte ich heute mal drauf eingehen. Ich werde auch ein bisschen früher anfangen noch, bei Zacharja 7, weil das gehört auch dazu. Ja, ich denke, dass der Satz, wir befinden uns hier, den werden wir auch nochmal verschieben müssen, hoffentlich bald. Und dann werden wir das wieder neu drucken, dann kriege ich wieder Neues. Und ich möchte am Anfang nochmal darauf eingehen, auf die Predigt vom Ahn neulich. Und ich fand das so gut, weil er wusste eigentlich gar nicht, was er gesagt hat. Er weiß es bis heute, glaube ich, noch nicht. Ich wollte ihn nochmal anrufen, weil ich habe seine Telefonnummer noch nicht. Sabine hat ihn gleich nach der Predigt abgefangen, ob er irgendwas weiß. Ich denke, die meisten wissen es ja. Der Verband möchte unser Haus verkaufen. Wir wurden darüber informiert. Warum und wieso, wissen wir nicht. Wir haben im November war das schon, ne? Den Brief. 4 Seiten Brief geschrieben, Anfang Dezember, 4 Seiten Brief geschrieben an alle Mitglieder aus dem Vorstand, der wahrscheinlich, ich habe gesagt, das Torpedo ist losgeschickt. Wir haben uns vorgenommen, diesen Brief nichts Bösartiges einzuschreiben, wir wollten nur ein paar Dinge aufklären, keine Vorwürfe, friedlich, aber auch sachlich, ja, wollen auch nichts verschweigen, wir wollen auch hier in der Gemeinde die Wahrheit sagen, das ist wichtig. Aber auch das kann man kann auch mal Kritik üben in Liebe, ja, das geht auch. Ist manchmal nicht ganz so einfach. Einfach ist es, man schreit einfach mal los und macht sich mal Luft, das ist immer am einfachsten, aber das ist nicht immer der beste und richtige Weg. Ja, und in der ganzen Situation haben wir dieses Wort auch bekommen. Und zu dieser Prophetie gehört ja auch das Bild hinten an der Wand, dieser Bibelvers, Psalm 1, Vers 3. Ja. Und die Predigt vom Ahn ging eigentlich darum, und das Interessante war, er wusste von nichts. Er wusste wirklich von absolut nichts. Ich denke, und das ist auch eine Bestätigung, dass Gott uns hier nicht vergessen hat. Im Gegenteil, ja, Gott redet zu uns. Und er hat darüber gesprochen, so wenn sich so zum Beispiel ein Mensch neu bekehrt, dann ist er erstmal, ich bin errettet, ich bin erstmal froh, dass ich errettet bin und. Und man ist so in einer Situation, man freut sich erstmal, dass man was erreicht hat irgendwo. Ne? Und in der Situation sind wir auch als Gemeinde. Und er sagte, dann muss es aber, ich möchte es auch ganz kurz machen, vielleicht, dann muss es auch weitergehen. Dann muss irgendwann die Freude durchbrechen und der Jubel darüber, was Gott getan hat. Ja, und ich denke, das sollte auch bei uns so sein, dass wir uns darüber freuen können, auch im Lobpreis, was Gott für uns getan hat. Ja? Und ich denke, wir werden noch erleben, wie Gott noch eine ganze Menge Dinge mehr mit uns tut. Und ich möchte auch erleben, ich möchte es nicht nur hören von meinen Eltern und anderen, die damals bei Hermann Zeiss dabei waren, was alles damals passiert ist. Ich möchte erleben, dass es wieder passiert. Ja, und es wird wieder passieren. Ja. Und Gott wird alles dafür tun und wir werden auch alles dafür tun, was in unserer Macht steht. Und möchte mal, ja, die Prophetie habe ich gedacht, die drucke ich mal für jeden aus, dann könnt ihr euch die mitnehmen oder in die Bibel legen. Und werden das mit unserer Vision auch noch machen, dass man die nochmal mitnehmen kann und so ausgedruckt, dass ich irgendwo die Bibel legen kann. Ich denke, das ist wichtig, dass wir diese Dinge wirklich auch immer vor Augen haben. Ich lese es nochmal vor, die Gemeinde ist ein Baum. Es werden Leute von außerhalb kommen und diesen Baum gießen und messen. Der Baum wird nicht wachsen und sie werden enttäuscht gehen. Ja, und das ist ja genau passiert letztes Jahr. Und dann geht's weiter. Der Baum wird ein gerader und starker Baum werden mit einer weiten Krone, die weit über die Stadt Prinzen Hannovers hinausgeht. Aber der Baum wird erst wachsen, wenn Jesus die Quelle darunter ist. Das heißt, wenn wir wirklich fragen, Gott, was möchtest du? Ich habe schon öfter gesagt, wir haben viele Dinge gemacht, auch es gibt viele Handbücher über Gemeindebau, es gibt Alpha-Kurse, es gibt 1 Million Leiterkurse und alles Mögliche. Und ich denke, das sind alles gute Sachen. Nur ich denke, dass Gott all die Sachen auch kennt. Ja? Wahrscheinlich würde er noch sagen, da müssen noch ein paar Sachen korrigiert werden, da müssen wir nochmal hier, da müssen nochmal was geändert werden und da. Ich denke, alles hat, was wir machen, hat so seine Fehler. Aber das, was Gott macht, das, denke ich, ist vollkommen. Und Gott kennt diese Bücher auch. Und wenn wir darauf hören, was Gott uns zu sagen hat, ja, dann werden wir das Richtige tun. Und ich finde das einfach toll, auch wenn Afra hier gepredigt hat, so jetzt die letzten Male, es hat immer irgendwo gepasst. Ja. Und das sind wirklich Menschen auch, wir haben einige Leute, die wirklich über das beten, was sie auch predigen und sagen. Und das finde ich einfach toll. Ja. Da ist nicht nur ein Amanu Siebert, der prophetisch reden kann, das sind auch andere Menschen. Und ich denke, Gott gebraucht viele Menschen, auch in unserer Mitte. So, ich möchte mal anfangen mit Jesaja 7. Und da geht es um eine Geschichte in Israel. Und ein Spruch der Ekklesia war ja immer, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn das stimmt, wenn er derselbe ist, ich glaube das so, dann wird Jesus oder auch Gott immer so handeln. Und hier geht es um eine Geschichte im Alten Testament, um das Volk Gottes, um das Volk Israel und zeigt auf, was Gott von dem Volk wollte, was das Volk gemacht hat und wie es gehandelt hat. Und ich finde, das passt genau auf unsere Situation. Also wir haben das nicht einfach so rausgesucht, das passt jetzt, weil wenn man da, wer sucht schon in Sahaja, ne? Das ist wirklich anders gekommen und das ist jetzt eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wäre okay, aber das ist wirklich eine Situation, die passt wie Faust aufs Auge, sage ich mal, also auf unsere Situation hin. Und ich habe auch das Kapitel 7 mal rausgesucht und möchte da mal anfangen. Ich habe diese neue Lebenübersetzung genommen. Da geht's los im 4. Regierungsjahr von König Darius, am 4. Tag des 9. Monats. Im Monat Kislev erhielt Zacharja eine weitere Botschaft vom Herrn. Denn die Bewohner von Bethel hatten Sareza und Regemelichmenschen mit ihren Männern gesandt, um den Herrn gnädig zu stimmen. Außerdem sollten sie bei den Priestern im Tempel des allmächtigen Gottes und den Propheten folgende Frage stellen. Sollen wir weiterhin im 5. Monat trauern und fasten, wie wir es so viele Jahre getan haben? Da erhielt ich folgende Botschaft vom Herrn, dem Allmächtigen. Sagt dem ganzen Volk im Land und den Priestern, 70 Jahre lang habt ihr im 5. und im 7. Monat getrauert und gefastet, denn ihr habt ihr das etwa für mich getan? Gott hinterfragt das hier, habt ihr das für mich getan? Und wenn ihr esst und trinkt, tut ihr das nicht für euch selbst? Kennt ihr nicht die Botschaft, die der Herr durch den früheren Propheten verkündigen ließ, als Jerusalem noch bewohnt war und Frieden hatte und auch die umliegenden Städte und der Negev und das Hügelland noch bevölkert waren? Die Botschaft, die Jesaja vom Herrn erhielt, lautet weiter. So spricht der Herr. Fällt gerechte Urteile und begegnet einander mit Barmherzigkeit und Güte. Fügt den Witwen, Weisen, Fremden und Armen kein Unrecht zu und schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. Aber eure Vorfahren weigerten sich darauf zu achten. Sie zeigten mir die kalte Schulter und stellten sich taub, um nichts zu hören. Sie machten ihr Herz hart wie Diamant und die Weisungen und Botschaften nicht hören zu müssen, die der Herr ihnen durch seinen Geist, durch die früheren Propheten sagen ließ. Deshalb traf sie der Zorn des Herrn des Allmächtigen so schwer. Ja. Und ich denke mal, wenn man so auch so in die Vergangenheit schon guckt, einfach mal so in den Verlauf der Ekklesia hinein. Früher, da gab es fast nichts, was es nicht gibt, oder? Zum Glück heute nicht mehr. Ja, aber ich denke, dieses Wort, das passt hier einfach absolut. Und wir möchten Gemeinde bauen auf der Grundlage von dem, was Jesus möchte. Ja. Ohne Zorn, möchten darauf hören, was Gott sagt, auch durch die Propheten, möchten Menschen kein Unruhig zufügen, möchten keine bösen Pläne gegeneinander schmieden. Und ich kann mich hier auch noch an Zeit erinnern, ich meine, das ist schon lange her, da liefen Brüderstunden oder so Leitungsstunden ganz anders ab wie heute. Möchte man gar nicht mehr dran zurückdenken. Und ja, hier geht's weiter, Vers 13. Und wie sie nicht hörten, wenn ich sie rief, so hörte ich sie nun nicht, wenn sie mich riefen, spricht der Herr. Ich zerstreute sie unter die Völker, die sie nicht kannten. Ja, auch das ist interessant. Ekklesia hat Geschichte in Hannover gemacht. Es gibt viele Gemeinden, die aus der Ekklesia heraus entstanden sind. Ja, eine ganze Reihe Gemeinden. Es gibt viele Menschen, die mal in der Ekklesia waren und heute irgendwo anders in die Gemeinde gehen. Ja? Also es gibt hier in diesen zwei Kapiteln gibt es jede Menge Parallelen, die absolut passen, sage ich mal. Ich zerstreute sie unter die Völker, die sie nicht kannten. Nach ihnen wurde ihr Land zur Öde, dass niemand mehr hindurchzog. So haben sie das einst so schöne Land zur Wüste gemacht. Ja, aber über den Punkt sind wir schon hinaus. Gott sei Dank. Aber ich habe gedacht, so auch dieses Kapitel 7, das passt so zur Vergangenheit einfach. Ja. Und ich denke immer, man muss auch die negativen Dinge manchmal nicht betonen, aber man sollte sie auch nicht vergessen. Ja. Was im Moment so auch in der Ekklesia passiert, ihr wisst es, vor 21 Jahren schon mal passiert. Nur heute, die heute im Vorstand sind, die wissen das nicht mehr. Die haben das nicht miterlebt. Ja. Und irgendwann ist Generationswechsel und man weiß nicht mehr, was für Fehler man gemacht hat. Und man fängt an, dieselben Fehler wieder zu machen. Ja. Und wir sollten diese Dinge nicht vergessen. Ja. Ja, dann geht es weiter in Sacharja 8. Das ist das, was wir eigentlich bekommen haben. Und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn, dem Allmächtigen. So spricht der Herr. Ich setze mich leidenschaftlich für Zion ein und kämpfe mit glühendem Zorn für Jerusalem. Ich kehre nach Zion zurück und ich will wieder in Jerusalem wohnen. Dann soll Jerusalem statt der Treue genannt werden und der Berg des allmächtigen Herrn soll ein heiliger Berg heißen. Ich denke, wir können hier getrost für das Wort Jerusalem den Namen unserer Gemeinde einsetzen. Ja? Jerusalem wohnt das Volk Gottes. Jerusalem steht hier für das Wohnort, für das Volk Gottes. Ein Berg hat in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Berg steht für Gebet. Und der Berg Zion steht, glaube ich, auch für das Gebet. Ist nahe Jerusalem der Berg Zion, der Berg des Gebetes. Ja? Und wir haben mal, vor Jahren waren wir mit der Band unterwegs und haben hier Musik gemacht und hatte eine Gemeinde auch gesagt, die hat ein Problem. Und ja, Gott hat ihnen gesagt, sie sollen auf den Berg gehen. Dann haben sie geguckt, wo da in der Nähe ein Berg ist. Dann sind sie auf den Berg gegangen und haben gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Ja, der Berg bedeutet Gebet. Man muss nicht unbedingt wirklich physisch auf den Berg klettern, aber wir sollen auf diesen Berge, Zion wohnt Gott. Ja, Gott wohnt auf dem Berg. Als Mose diese Gesetzestafeln bekommen hat, hat er sie auf einem Berg bekommen. Ja. Gott wohnt auf dem Berg, Gott wohnt im Gebet, da können wir ihm begegnen. Ja. Und da müssen wir hin. So spricht der Herr. Alte Männer und Frauen werden wieder auf den Plätzen Jerusalems zusammensitzen. Jeder mit dem Stock in der Hand, wegen ihres hohen Alters. Und die Plätze der Stadt werden voller jungen Mädchen sein, die dort spielen. So spricht der Herr, sollte mir das möglich erscheinen, nur weil es dem Volk, das in diesen Tagen übrig geblieben ist, unmöglich erscheint? Wenn das nicht passt, ne? So spricht der Herr, ja, ich werde mein Volk aus dem Land im Osten und aus dem Land im Westen befreien. Ich hole die Menschen nach Hause und sie sollen in Jerusalem wohnen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Und wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Prophetie bekommen von, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber du weißt es, von jemand, der in meiner Gemeinde war und der hat gesagt, die Menschen, die mal hier waren, es werden viele wieder zurückkommen. Ja. Also, ja, Friedhelm, nicht Kalina, ein anderer Friedhelm. So spricht der Herr. Geht mit neuem Mut an die Arbeit. Ihr habt gehört, was die Propheten an dem Tag gesagt haben, als der Grundstein für den Wiederaufbau des Tempels, des Hauses des allmächtigen Herrn, gelegt wurde. Vor dieser Zeit gab es kein Lohn für die Arbeit der Menschen und auch die Arbeit der Tiere brachte nichts ein. Keiner, der eine Stadt verließ, war vor dem Feinde sicher, weil ich die Menschen gegeneinander aufgehetzt hatte. Ja, und es gab ja eine Zeit da, was haben wir alles gemacht, was haben wir alles ausprobiert, ne? Und es hat alles nichts gebracht irgendwo. Und dann haben wir gesagt, wir werden alle Aktivitäten ad acta legen, wir werden anfangen zu beten, wir werden anfangen, die Gegenwart Gottes zu suchen. Und ich glaube, dass damit auch ein Wendepunkt eingeleitet wurde in unserer Gemeinde. Und ihr kennt ja vielleicht auch die meisten von euch, kennen die ich das Gemeinde, Matthias Hoffmann, ist eine große Gemeinde inzwischen in kurzer Zeit gewachsen. Es war mal ganz anders. Ichtes-Gemeinde war mal eine Gemeinde, die wirklich so am Abgrund stand. Ja, und Matthias hat das mal erzählt, er selber auch. Er wusste nicht mehr weiter, er wusste nicht mehr, was er machen sollte. Er sagt, so privat lief nichts mehr, irgendwie war alles verkorkst und auch in der Gemeinde, sagt er, war es kurz vorm Aus. Und er hat sich dann zurückgezogen. Ein Freund von ihm hat irgendwo ein Wochenendhaus, ein bisschen abgelegen. Und er hat sich, ich weiß nicht, ich glaube, für mehrere Monate sogar da eingeschlossen und hat gesagt, jetzt nehme ich mir Zeit für Gott, ich möchte wissen, was Gott möchte. Und von dem Zeitpunkt an hat sich alles geändert. Er ist dann wieder zurückgekommen in die Gemeinde und es ist andersrum gegangen, ja. Ja, er hat es mal persönlich auch erzählt, ich habe das mitgekriegt in einer kleinen Runde und so und war sehr interessant. Es geht wirklich nicht darum, irgendwelche Aktionen zu machen als Gemeinde. Es geht wirklich darum, an dem Herzen Gottes zu sein, zu hören, was möchte Gott. Ja. Das ist wirklich wichtig. Doch dann sagt der Herr, jetzt will ich mit dem Rest dieses Volkes nicht mehr so umgehen wie bisher. Jetzt werden sie in Frieden aussehen, die Weinstöcke werden Trauben tragen, die Erde wird ihren Ertrag bringen, der Himmel wird Tau geben und der Rest dieses Volkes soll all das für sich besitzen. Ihr Menschen von Juda und Israel, so wie ihr unter den anderen Völkern der Inbegriff eines verfluchten Volkes gewesen seid, so werdet ihr der Inbegriff eines gesegneten Volkes sein. Wenn ich euch befreit habe, deshalb habt keine Angst und geht mit neuem Mut an die Arbeit. Denn so spricht der Herr, so wie ich plante, Unheil über euch zu bringen, weil eure Vorfahren meinen Zorn weckten und ich mich nicht davon abbringen ließ, spricht der Herr der Allmächtige, so plane ich jetzt wieder Jerusalem und den Menschen von Juda Gutes zu tun. Deshalb habt keine Angst. Haltet euch jedoch an die folgenden Gebote. Ja? Und das ist auch, denke ich, für uns als Gemeinde jetzt wirklich extrem wichtig. Und das haben wir auch in diesem Brief berücksichtigt. Ja? Haltet euch an die folgenden Gebote. Sagt einander die Wahrheit. Ja? Dass wir offen und ehrlich miteinander sind. Ne? Das heißt nicht, dass man alles gleich ausplaudern muss. Aber ich denke, man muss wirklich, offen ehrlich, man muss wirklich abwägen, was dran ist, manchmal gesagt zu werden. Und manchmal muss man auch überlegen, es gibt Dinge, die müssen später gesagt werden. Oder es gibt auch Dinge, die gehen manchmal auch keinem was an. Aber was uns so zwischenmenschlich angeht in der Gemeinde, wo wir Berührungspunkte haben, ist es schon wichtig, dass wir offen und ehrlich nicht miteinander umgehen und nicht so denken, ja, der Carlo, das ist eigentlich, ich mag den gar nicht und so, aber ich muss den in einer Gemeinde, muss ich ja nett zu dem sein oder so. Und das ist nicht offen und ehrlich. Manchmal stören einen so wirklich Dinge am anderen, aber man kann auch manchmal Kritik anbringen, wirklich. Elke hat da mal so gute Beispiele für. Ja, man kann auch wirklich offen und ehrlich sein und trotzdem nicht verletzend sein. Ja. Wenn man wirklich den anderen liebt und in Liebe diese Dinge manchmal rüberbringt und das sagt, und wir müssen das bei uns im Leitungsteam auch öfter machen, ja. Da gibt es immer mal Dinge, die angesprochen werden müssen. Wir sind auch alle keine Engel irgendwo, ja. Versuchen nur immer lieb und nett zu sein, aber manchmal klappt das auch nicht so ganz. Und da muss man auch dem anderen mal sagen, du, das war nicht so ganz toll, was du da gemacht hast. Ne? Und ja, ne? Muss sich der Pastor auch mal so ein paar Dinge anhören. Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Ja, wir müssen uns korrigieren lassen, aber wir müssen uns auch wirklich die Wahrheit sagen, müssen ehrlich zueinander sein. Fällt an euren Gerichtshöfen gerechte Urteile, die für Frieden sorgen. Schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander und schwört keine Meineide. Denn all diese Dinge hasse ich, spricht der Herr. Die folgende Botschaft erhielt ich vom Herrn, so spricht der Herr. Die Fastentage, die ihr im 4., 5., 7. und 10. Monat gehalten habt, sollen für die Menschen von Juda zu fröhlichen Festtagen voller Jubel und Freude werden. Doch ihr sollt die Wahrheit und den Frieden lieben. So spricht der Herr, aus vielen Völkern und Städten der Welt werden noch Menschen kommen. Die Bewohner der einen Stadt sollen zu den Bewohnern der anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, um den Herrn gnädig zu stimmen und um den allmächtigen Herrn zu suchen. Auch wir selbst wollen gehen, Menschen aus großen und mächtigen Völkern kommen nach Jerusalem, um den Herrn, den Allmächtigen, zu suchen und den Herrn gnädig zu stimmen. So spricht der Herr, in jenen Tagen werden 10 Männer aus Völkern mit lauter verschiedenen Sprachen einen Mann aus Juda am Ortsgipfel festhalten und bitten, wir würden mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott bei euch ist. Wir haben das auch mal erlebt auf einer Zeltmission. Da waren so eine Gruppe Satanisten und eine Gruppe Rechtsradikale und die haben versucht, immer die Veranstaltung abends zu stören. Das haben das teilweise auch geschafft. Und dann haben wir gesagt, wir müssen wirklich beten, bevor wir da ins Zelt gehen. Und wir haben dann auch im Zelt gebetet und ich weiß nicht, ich glaube eine Stunde oder sogar zwei Stunden vorher sind wir ins Zelt gegangen und haben im Zelt gebetet. Und dann kamen so andere Mitarbeiter rein, das war so eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst oder so, sind ins Zelt gegangen, so einen Schritt reingetan und sind stehen geblieben und haben geguckt. Und wir haben schon aufgehört gehabt zu beten, wir saßen schon so auf unseren Stühlen, sind reingekommen, sind stehen geblieben und geguckt. Und sie sagten, Gott ist hier. Die Menschen haben das gespürt, ja, weil dort gebetet wurde, weil Gott eingeladen wurde, ja. Und ich wünsche mir auch, dass wir als Gemeinde dahin kommen, dass man wirklich, wenn man morgens reinkommt, dass man spürt, Gott ist hier. Dass das wirklich jeder spürt, ja. Und der Feind versucht immer, irgendwo eine Tür aufzukriegen, eine Tür zu öffnen und dazwischen zu funken, ja, mit allen Mitteln, ja. Und wo er schafft, wenn er eine offene Tür hat, die rennt er ein, ja, die macht er nicht vorsichtig auf, da rennt er durch. Und wenn es mal ein Vorstand ist, ja, wenn er dann auf der Tür findet, dann benutzt er die. Da hat er keinen Respekt vor. Ja. Und ich denke, der Feind versucht mit allen Mitteln, das, was Gott uns zugesagt hat, zu nehmen. Aber er wird es nicht schaffen, wenn wir an dem bleiben, wenn wir sagen, ja, wir vertrauen dir. Es ist dein Leben. Und Gott hätte uns diese ganzen Sachen nicht gegeben, wenn die unser Haus verkaufen würden. Ja, das würde ich so nicht sehen. Ja. Aber andersrum, ist auch egal. Ich denke, das wird nicht passieren. Und der Feind versucht, immer irgendwo reinzukommen. Und ich habe auch neulich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der immer so gegen den Feind kämpfen muss, gegen die finsteren Mächte. Und da muss man hier was beten und da muss man da was gebieten. Und nee, müssen wir nicht. Wir müssen Jesus die Ehre geben. Und ich habe neulich ein schönes Beispiel gehört. Das Reich Gottes wird ja immer mit Licht verglichen, ne? Und das Reich des Feindes mit Finsternis. Das ist das Reich der Finsternis. Stellt euch mal vor, es wäre jetzt nicht tags, wir hätten jetzt abends um 22 Uhr. Wir würden hier in den Saal reinkommen, es wäre finster. Es wäre stockdunkel. Wie bringt man Licht rein? Man versucht, die Finsternis auszuschieben. Man macht die Tür auf und versucht, die Finsternis auszuschieben. Und versucht und versucht und betet gegen die Finsternis, das passiert nichts. Wisst ihr, was man macht? Da hinten ist eine Klappe, da ist ein Lichtschalter hinter. Man drückt den Knopf, macht das Licht an und dann ist gut. Ja? Wir müssen nicht gegen den Teufel kämpfen. Wir müssen Gott die Ehre geben. Wir müssen das Licht anmachen in unserer Gemeinde. Und dann wird die Finsternis keinen Raum mehr haben. Ein großer Lobpreisleiter, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der hat ein Beispiel gesagt, die hatten in der Gemeinde auch immer dann so Lobpreiszeiten und haben dann auch immer den Feind geboten und. Und dann haben sie gemerkt, dass immer in der Gemeinde eine bedrückte Stimmung war im Gottesdienst. Das wurde immer mehr, das wurde immer schlimmer. Und dann hat Gott zu dem Pastor gesagt, du gibst den Dämonen die Ehre. Ja? Auch wenn du sie gegen sie kämpfst, wenn ihr Name genannt wird, du gibst ihnen die Ehre und es kommt immer mehr. Ja, dann hat er damit aufgehört und hat gesagt, wir wollen Gott loben und preisen. Und dann war diese bedrückte Stimmung auch weg in der Gemeinde. Und das war das vorbei. Ja. Man kann ja auch Ehre geben, indem man Werbung macht. Ja. Wenn zum Beispiel irgendwelche Stars so nicht positiv glänzen können, dann müssen sie halt irgendwelche Negativ-Schlagzeilen anbringen. Aber Hauptsache, sie kommen in den Schlagzeilen. Das ist so, das wird so gepusht, das wird so gemacht. Ja. Wenn man den positiv nicht pumpen kann, dann wird irgendwas gemacht, womit man eine Schlagzeile kommt, dass man erstmal wieder so im Reden ist. Das kann sein, dass einen dann gar keiner mehr mag, dass man damit alles verspielt hat, aber man pokert da halt. Man sagt, versuche mal in die Negativschlagzeilen zu kommen, mal gucken, die Leute kennen mich erstmal, vielleicht kriege ich dann irgendwo einen Werbevertrag oder irgendwas oder so. Und das versuchen ja einige immer. Ja, kann man auch probieren, ja. Es gibt auch, wie geht man auf den Berg? Auf dem Berg Zion. Wir haben früher so ein Lied gesungen, also wenn wir uns zusammenkriegen, dass die noch Zion gehen mit Freude und Jauchzen. Und so geht man auf den Berg Zion, so geht man ins Gebet mit Freude und Jauchzen. Und ich wäre mir jetzt so schlecht hier. Ich denke, Gott möchte, dass wir uns freuen, dass wir jauchzen und ihm mit Freude begegnen. Ne? Wer möchte schon mit jemandem zu tun haben, der immer nur am Jammern ist? Ne? Möchte keiner von uns. Ne? Es gibt mal ein paar Zeiten, da haben wir vielleicht Grund zu jammern, zu klagen, aber ich denke mal, wir haben es nicht im Moment. Ja? Wir haben Grund, wirklich zu jauchzen, auf den Berg Zion zu gehen, mit Freude und Gott zu begegnen. Ja? Und das werden wir tun, Sonntag für Sonntag, Dienstag für Dienstag und Mittwoch für Mittwoch. Und jeden Tag der Woche. Ja. Wir müssen nicht immer irgendwo sitzen und die Hände falten, um zu beten, sondern wir können das im Auto tun, wir können Gott begegnen, da wo wir gerade sind, auf der Arbeit. Aber ich denke, es ist auch gut, einfach mal so Zeiten zu haben, wo man sich wirklich zurückzieht und Zeit nimmt für Gott. Ja, nicht nur so nebenbei ist auch immer mal okay, aber ich denke mal, es ist immer so wirklich, wenn einem der andere wichtig ist und wenn uns Gott wichtig ist, dann müssen wir uns wirklich Zeit nehmen, wo wir sagen, Gott, diese Zeit gehört jetzt dir. Da möchte ich einfach mal mit dir jetzt zusammen sein. Und ich gebe mal so Beispiele. Wisst ihr, es ist manchmal so, man sitzt am Computer oder so irgendwo am Tippen und dann ruft einer an. Und dann macht man das so nebenbei mit dem Gespräch und tickselt weiter. Und irgendwo ist das nicht schön, oder? Oder ich war mal, ein Nachbar kam an, wir wollten einen Brunnen bohren oder irgendwas und wollten dazu ein Gerät mieten da. Und sind dann zu so einem Vermieter gefahren da und haben da gestanden, wollten gerade da im Büro. Wollten das klar machen mit diesem Mietvertrag dann für dieses Gerät da und so. Und dann klingelt das Telefon. Einen kleinen Moment, zack, dann hat die Frau telefoniert. Alles abgeklärt. 5 Minuten später wieder aufgelegt, so, jetzt kann es weitergehen. Bumm, klingelt das andere Telefon. Zack, Telefon. Ich sage, hätten wir angerufen, wäre schneller gegangen. Ne? Man steht da wie blöd und denkt, was mache ich hier eigentlich? Man kommt sich irgendwie bescheuert vor. Aber manchmal ist es so. Oder man geht mit jemandem ins Restaurant oder ins Café oder irgendwas, will sich unterhalten und dann klingelt dem sein Handy ständig. Ne? Und der ist am Handy und sagt, ich bin dann auch so, ja, pass mal auf, wir können uns ein andermal treffen, wenn du Zeit hast und vielleicht dein Handy mal ausschaltest. Und das ist einfach so. Ja? Ich denke, wir müssen, wenn wir den anderen wichtig nehmen, dann haben wir auch wirklich mal Zeit, ohne irgendwas nebenbei zu machen oder nebenbei zu kummeln. Also wenn man wirklich sagt, hier ist Zeit, die habe ich jetzt für dich. Ne? Halbe Stunde, Stunde oder wie auch immer. Ja? Und ich denke, das müssen wir auch mit Gott so machen, dass wir uns wirklich so auch diese Zeit nehmen. Ich habe mal einige Bibelverse rausgeschrieben. Es gibt, wenn man Zion eingibt im Bibelprogramm und sagt, such mal das Wort raus, das fängt im Mose an und hört in der Offenbarung auf. Das Gebet fängt an und zieht sich durch die ganze Bibel. Es gibt kaum ein Buch in der Bibel, wo nichts über diesen Berg Zion berichtet wird. Und ich möchte euch mal so kurz mal so 2, 3 Verse vorlesen im Psalm 48, Vers 12. Darum herrscht Freude auf dem Berg Zion. Du richtest gerecht, darum jubeln die Menschen in den Städten Judas zu dir. Jesaja 51, Vers 11. Ja, alle, die der Herr befreit hat, werden jubeln, aus der Gefangenschaft zum Berg Zion heimkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei, Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. In Jeremia 31, Vers 12, sie werden auf den Berg Zion kommen und jubeln vor Freude. Dann genießen sie die guten Gaben, die ich ihnen schenke, Korn, junger Wein und Olivenöl in Fülle, dazu junge Schafe und Rinder, mein Volk mit einem guten, bewässerten Garten gleichen. Nie wieder werden sie Mangel leiden. Das sind die Zusagen Gottes. Und ich denke auch etwas, was für uns wirklich sehr aufbauend war, war von Arndt die Predigt gewesen. Er hat, ich finde, das passt überhaupt nicht zusammen, was er gesagt hat. Das hat er auch selber gemerkt und gesagt. Aber er hat das so für uns bekommen und er wollte uns das so sagen. Da war ja noch dieses Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. Ich habe das nochmal nachgelesen. Da steht in Lukas 18 war das, glaube ich, ne? Ich habe jetzt hier den Kapitel im Englischen, Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ist das richtig, oder? Ist das Lukas 18? Ich glaube, 18 war es. Und auch das passt ja absolut auf unsere Situation. Da habe ich gedacht, alter Schwede, wenn der wüsste, was er da sagt. Aber gut. Wir nennen ja keine Namen, aber eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, also es ist ein Gleichnis gewesen, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter. Er war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollte etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihm Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Wenn das kein Wort für uns war, dann weiß ich nicht, ja. So, ja, wir wollen auch keine Namen nennen. Ihr wisst alle, was da drin steht. Und ich finde, wenn das keine Zusage von Gott ist, dann weiß ich nicht. Aber ich habe das auch Hans neulich gesagt. Wir hatten neulich mal zusammen gefrühstückt. Er wollte ja unsere alte Waschmaschine haben. Und dann habe ich gesagt, du kommst mit der Bahn vorbei. Und dann frühstücken wir zusammen und dann bringen wir deine Waschmaschine hin. Und ich habe ihm auch gesagt, wir müssen Gott wirklich auch suchen und wir müssen Gott auch sagen, was hier passiert, das ist ungerecht. Gott, wir erwarten Gerechtigkeit und wir haben schon die Zusage bekommen, dass Gott Gerechtigkeit walten lassen wird. Ja. Gott wird gerecht sein, da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel drüber. Aber Arne hat auch in seiner Predigt etwas Interessantes noch gesagt, dass neue Dinge in unserer Gemeinde passieren werden dieses Jahr, in diesem neuen Jahr, werden sich Dinge verändern. Aber auch, dass wir wirklich beten müssen. Das hat er auch gesagt. Und dass wir auch so für neue Menschen beten müssen. Ja, für Menschen, die uns auf Herzen liegen. Ja, dass wir füreinander beten. Ja, ich glaube, es gibt keinen hier, der keine Probleme hat, der nicht irgendwelche Sorgen hat, der nicht irgendwelche Dinge hat, wo er sagt, Mensch, ja, da betet für mich, ich brauche da einfach Hilfe von Gott. Da hat jeder irgendwo seine Sorgen und seine Nöte. Und wir müssen einfach füreinander da sein. Ja? Und wer keine Nöte, keine Sorgen hat, der kauft sich einen Computer, ne Carlo? Ja, nein, ich denke, wir haben alle unsere Probleme und so. Und wir müssen einfach füreinander da sein. Und auch offen und ehrlich sein. Und vielleicht auch mal wirklich sagen, was uns bedrückt. Ja? Ich sag mal, nicht alles geht die Öffentlichkeit an. Ne? Wenn jemand Eheprobleme hat, dann kann man vielleicht sagen, Mensch, ich hab da oder so. Man muss ja nicht alles komplett ausbreiten, ja, bis ins letzte Detail oder so. Das muss man nicht. Ja, man kann auch sagen, Mensch, ich habe Probleme, kannst du für mich beten? Gott weiß, was los ist und ist auch mal okay. Ja, ne? Es gibt Dinge, die gehen die anderen nichts an. Ja, aber wirklich so auch, wenn man, ich fand das toll, Sabine hat letzten Sonntag gesagt, Mensch, ich weiß gar nicht, ich hatte nichts, was ich sagen soll. Und irgendwo war das ja keine... Du hast dich so fast entschuldigt hinterher. Ich fand das sehr gut, was du gesagt hast. Ich fand das auch sehr gut, dass du mal dein Herz ausgeschüttet hast. Und das war wichtig. Ich denke auch für die Gemeinde, wenn einer mal Sachen auch erlebt hat, wo er so sagt, Mensch, das habe ich erlebt und so und erzählt das und Gott hat aber, wir haben dafür gebetet und da ist Veränderung geschehen, dann ist das auch ein Zeugnis, das ermutigt auch die anderen, ne, da weiterzumachen und da dran zu bleiben. Ne. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, aufbauen. Unterputzen, fertig machen. Ja, jetzt bist du wieder krank, da siehst du, was hast du wieder angestellt, ne? Dann wird dich wieder gestraft, ne? Ja, aber so ist es oft gewesen, ne? Wie oft habe ich das gehört? Ne? Was hast du wieder gemacht, ne? Da muss doch was dahinter stecken, wenn du so krank bist, ne? Da muss doch was sein, ne? Ja, sollten wir langsam aufhören mit dem Blödsinn. Ist immer so, jeder sollte sich an seine eigene Nase fassen, ne? Und für die Probleme des anderen beten. Und wenn Gott uns Dinge offenbart, auch in den anderen, hat auch mal jemand zu mir gesagt, ja, und wenn Gott mir zeigt, der hat das Problem, ja, und was soll ich damit anfangen? Ja, vielleicht mal dafür zu beten. Oder vielleicht auch mit dem mal zu sprechen. Ja? In Liebe, nicht dem Mensch, ich habe ja jetzt, manchmal hat man auch ein Wort von Gott, was manchmal vielleicht ziemlich hart ist. Ne? Und dann, oh, komm her, das haue ich dem jetzt mal um die Ohren. Ne? Das habe ich so schön bekommen, das ist ja, ne? Ist ja von Gott. Ne? Nein, aber auch die Art ist wichtig. Gottes Art ist nicht, uns was um die Ohren zu hauen und ja, uns bloßzustellen oder sonst irgendwas zu machen. Jochen hat immer gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ja. Und das ist auch so. Gott ist auch ein Gentleman. Und er ist liebevoll. Er möchte uns nicht fertig machen, er möchte uns aufbauen und ja, möchte uns Gutes tun. Und ich denke, auch das sollten wir als Gemeinde weitergeben. Und dann wird der Baum ein gerader und starker Baum werden, mit einer weiten Krone, die weit über die Stadtgrenzen Hannovers hinausgehen. Und Jesus wird die Quelle darunter sein, so wie es hinten auf dem Bild ist. Und ich bin überzeugt, dass es so wird. Amen. Amen. Ja, die Thematik mit unserer Prophetie und dem Baum wird uns noch gut beschäftigen dieses Jahr. Und deswegen haben wir für unser Thema als solches in diesem Jahr auch gewählt, Jesus unsere Quelle. Und das sieht man auch auf dem entsprechenden aufgepasst noch. Vielmehr, was also auf diesem Platz steht, weiß eigentlich niemals ein Prediger, wenn er uns nicht kennt. Ne? Aber ich denke, wir können getrost solche Prophetien nehmen, dass sie von Gott für uns sind. Ich habe immer noch ein paar andere Gewohnheiten. Eine ist, den Walter jetzt anzugucken. Kannst du für uns das Abschlussgebet sprechen? Führ uns mit uns. Herr Jesus Christus, du bist die Quelle, Herr, und dafür freuen wir uns, darüber freuen wir uns und dafür danken wir dir, Herr. Und wir bitten dich, dass du auch hier die Quelle bleibst in unserem Hause, Herr. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht.